Vienna, 5 febbraio 1783. Voglio confessarvi una mia idea. Non credo che l'opera italiana reggerà a lungo. Ed io difendo senz'altro l'opera tedesca. Ogni nazione ha la sua opera, perché noi non dovremmo. La lingua tedesca non si può adattare al canto come il francese o l'inglese? Non canta più del russo? Ma la Cavalieri, Adam Berger, la Tiber, tutti i cantanti tedeschi di cui la Germania può essere fiera, devono restare in organico al teatro italiano e combattere i loro compatrioti. Se un solo patriota volesse agevolarlo, allora sì che il teatro nazionale potrebbe rifiorire. E quale eterna vergogna sarebbe mai se noi tedeschi cominciassimo tutto a un tratto a pensare in tedesco, agire in tedesco, parlare in tedesco e perfino cantare in tedesco. In breve, ora sto scrivendo un'opera tedesca tutta per me. Ho scelto la commedia di Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, e il primo atto è già tradotto. Questo progetto goldoniano, a cui Mozart lavora nel 1783, non si realizzò mai. Ne sopravvivono due frammenti di arie, una per basso e una per tenore. Männer suchen stets unnoschen, lässt man sie allein, lässt man sie allein. Leicht sind Mädchen zu verraschen, weiß man sie zu überraschen, weiß man sie zu überraschen. Soll das so verwunderger sein, soll das so verwunderger sein. Mädchen haben frisches Blut und das Naschen schmeckt so gut. Und das Naschen schmeckt so gut. Und das Naschen schmeckt so gut. Schmeckt so gut, schmeckt so gut. Und ob das Naschen vor dem Essen nimmt den Appetit, nimmt den Appetit. Manche kann die das vergessen, und der Schatz, den sie besessen, und ihrem liebsten Gemüt, und ihrem liebsten Gemüt. Vater, lasst euch's Warnung sein, sperrt die Zuckerblättchen ein, sperrt die Zuckerblättchen ein. Vater, lasst euch's Warnung sein, sperrt die Zuckerblättchen ein. Sperrt die Zuckerblättchen ein, sperrt die jungen Mädchen ein. Sperrt die jungen Mädchen die Zuckerblättchen ein, sperrt sie ein, sperrt sie ein. Oder senk ins frühe Grab, ins frühe Grab. meinem Gut oder vor der Tür mein Blut. Ihr ist gut, ist Leben mir, doch mein Lieschen, lasset mir. Müsst ich auch durch tausend Wagen, die mit aufgesperrten Raken lieschen Tag und Nacht bewachen, meine Blutgebahn wir machen, meine Blutgebahn wir machen. Drohte mir mit Schwert und Speer, auf ein ganzes Ritterheer, auf ein ganzes Ritterheer. Rock!